Fingerlinge. Zwei Fäuste. Zehn Finger. Fing er an? Alles fingiert. Durch die Notenfingern. Verfing er sich. Staufinger ihr. Fingerhakeln. Pfingsten. Nein, nein, nein! Wir sind hier in New York. Mit diesem Gekratze kommen Sie vielleicht in Mexiko unter, aber nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Am wenigsten in New York. Sie haben nur Spitzenkräfte eine Chance. Schreiben Sie sich das hinter Ihre verstopften, almhornverseuchten Ohren. Ich weiß. Unterm Weihnachtsbaum hat man den Großeltern stille Nacht vorgequietscht und sie haben vor Rührung geflennt und haben einem übers Haar gestrichen und gesagt, aus dir wird noch mal was Großes, stimmt's? Und im Schulorchester ging's auch noch einigermaßen und auf der Akademie auch noch, stimmt's? Aber schon zum Trostpreis bei einem Wettbewerb hat's nicht mehr gereicht, stimmt's? Aber das hier ist New York. Hier wacht man auf aus seinen Träumen. Hier fängt jeder wieder von vorne an. Do, wie Donnerstag. Rosenöffner. Dodekaphonie. Dolar. Dolomiten. Dorfgemeinschaft. Adorno. Re. Wie Reinkarnation. Regensburg. Rennplatz. Kreativ. Sei Re. Reliquie. Rebellion. Mi. Wie Mittag. Migräne. Mittelmaß. Miese Peter. Anämie. Million. Milbe. Fa. Wie Familie. Phallus-Symbol. Fantasie. Elefant. Waterfall. Fahrradständer. Vaterland. So. Wie Sonntag. Sowieso. Sondermüll. Sponsor. Isolation. Sodbrennen. Sophokles. La. Wie Lamentatio. Larifari. Lametta. Lamar. Isolation. Tralala. Latex. Si. Wie Siegerland. Syphilis. Sisyphos. Apfelsine. Sieben Zwerge. Signal. In New York bewerben sich täglich 121 Orchestermusiker. Das ist statistisch nachgewiesen. Vor allem Japaner und Deutsche. Die Agenturen und Arbeitsämter wissen nicht mehr, wohin mit den Musikern. Es ist zum Verzweifeln. Selten, viel zu selten wird eine Stelle frei. Obwohl es in New York unzählige Orchester gibt. Ich möchte mal tibetanische Klostermusik hören. Oder Ernst Mosch. Das Repertoire der Sinfonieorchester ist überall recht ähnlich. Ach, wem sagen Sie das? Aber es gibt eine Ausnahme. Eine gewaltige Ausnahme. Ach, ich glaub nicht dran. Doch, eine Ausnahme, wie gesagt. Aber nur hier. Hier in New York. Eintrittskarten? Ist ein Platz frei geworden? Nein. Wann kann ich mit einer Eintrittskarte rechnen? Ei, da wird noch viel Wasser den Hützen runterfließen. Was? Das ist ein Fluss. Hützen. Außerdem habe ich eine Wartelist. Eine unendlich lange Wartelist. Auf dem Programm steht nur Eine einzige Symphonie. Dennoch ist ein Ende des Konzerts noch lange nicht abzusehen. Das Konzert dauert nun schon 14 Jahre. Der erste Satz der Symphonie, ein Allegro con fuoco, ist vor knapp 3 Jahren zu Ende gegangen. Das Orchester spielt Tag und Nacht, ohne Unterbrechung. Ein Dutzend Dirigenten wechselt sich im 2-Stunden-Rhythmus ab. Freundliche Instrumentation sorgt dafür, dass die Orchestermitglieder zu Gruppen geordnet nacheinander essen und schlafen gehen und in Urlaub fahren können. So sind abwechselnd die Holzbläser, die Schlagzeuger, die Bratschisten etc. für eine Stunde oder mehrere Wochen nicht zu hören. Niemals aus! Schon gut, Kinder, schon gut. Jetzt machen wir erstmal ordentlich Urlaub. Na, wo wollt ihr denn hin? Nach Florida, Florida, Florida! Einige Musiker haben während des Allegros das Pensionsalter erreicht und sind durch jüngere Talente ersetzt worden. Ein Hornist und 4 Cellisten sind während der Aufführung gestorben. Auch sie haben würdige Nachfolger gefunden. Sie sind Japanerin und spielen Violine, stimmt's? Ja. Und Sie möchten nur im Orchester der Ewigen Symphonie mitspielen, nirgends sonst, stimmt's? Aber Ihre Chancen stehen gar nicht so schlecht. Ein paar der 2. Geiger sind so gut wie tot. Einer weigert sich schon seit Jahren in Pension zu gehen und wird wohl demnächst an Altersschwäche sterben. Ein anderer... Ist ja egal. Jedenfalls können wir ein wenig Hoffnung schöpfen. Oh, danke, Sir. Werden denn in Ihrer Heimat keine tüchtigen Violinistinnen gebraucht? Warum gehen Sie nicht einfach zurück? Wegen der Schande, Sir. Ich muss immer an meine Eltern denken. Die Eltern brachten mich zum Flughafen, als ich nach Amerika auswandelte. Und da... Kind, warum verlässt du deine armen Eltern? Willst du es dir nicht noch einmal überlegen? Mutter, ich werde reich werden in Amerika und wieder zurückkommen. Du hast doch alles gehabt, mein Kind. Wir haben dir doch alles gegeben. Hat dir der Fisch nicht geschmeckt? War der Kirschblütentee zu labberig? Im Frühling kommen die Publikum hat man pro Monat durchschnittlich 1 Toten zu beklagen. Gewöhnlich werden die Toten von Fachkräften leise fortgeschafft oder auf ihren Sitzen einbalsamiert. Während der ersten Monate des Konzerts waren ein paar Frauen niedergekommen. Um Ruhestörungen zu vermeiden, wurden die kleinen neuen Erdenbürger jahrelang geknebelt. Die Mendelschen Gesetze waren schon lange vor Gregor Johann Mendel bekannt. Das heißt, es fehlte noch der wissenschaftliche Nachweis. Aber geahnt hat man schon immer so etwas. Ja, man war sich ganz schön sicher. Darum hat man in der Familie Bach seit dem frühen 16. Jahrhundert stets darauf geachtet, dass sich die Bach-Kinder nur hochmusikalische Ehegefährten und Gefährtinnen nahmen. Irgendwann wird schon ein Genie dabei herauskommen. Und tatsächlich, am 21. März 1685 erblickte Johann Sebastian Bach das Licht der Welt. Und wenn das kein Genie war, dann weiß ich wirklich nicht. Aber Gregor Mendel hat seine Kreuzungsversuche nicht mit Musikern und Komponisten durchgeführt, sondern mit Erbsen und Bohnen. Die Bachs brauchten jedoch keinen Mendel. Sie hatten den Bogen schon viel früher raus. Auch die Söhne von Bach waren prima Komponisten. Aber sie haben sich ihre Gattinnen nicht mehr nach musikalischen Gesichtspunkten ausgesucht. Charmante, geistreiche Damen, gute Hausfrauen, gewiss, aber stockunmusikalisch. Konnten eine Blockflöte von einer Orgel nicht unterscheiden. War ja dann auch nicht mehr so wichtig. Der Verstorbene hat sein Leben der Kunst geweiht, der Königin der Künste, der Musik. Schon früh war es ihm vergönnt, auf dem Pfade seiner Bestimmung zu wandeln, bis er dann in diesem idiotischen Orchester landete, das seinem Talent kein Äquivalent bieten konnte. Tja, Sie haben Glück, Fräulein Kirschblüte. Bei den ersten Violinen ist jemand abgehauen, will ein neues Leben anfangen oder sowas. Oh, danke, Sir. Vielen Danke. Haben Sie Ihre Fiedel dabei? Fiedel? Ja, Violine. Sie können gleich hinfahren und anfangen. Ihr Platznachbar wird Ihnen zeigen, welcher Takt dran ist. Oh, Sir. Danke, Sir. Freilich läuft die Aufführung der Symphonie nicht ganz ohne Ruhestörung ab. Denn jeder Konzertbesucher verlässt mindestens dreimal täglich seinen Sitz, um im Foyer einen Imbiss einzunehmen oder um auf die Toilette zu gehen. Kein Klopapier, verdammter Mist. Typisch. Einfach typisch. Ja, und beim Imbiss gibt's schon seit Tagen keinen Senf mehr. Auf Senf könnte ich zur Not verzichten. Aber ein bisschen mehr Abwechslung, das wäre nicht übel. Ich bin jetzt seit 8 Jahren in dem Konzert und jeden Tag Hotdogs, Hamburger und Kreuzsalat. Boah, meine Nachbarin ist seit 11 Monaten hier und leidet jetzt schon an Vitaminmangel. Man kann zusehen, wie sie verfällt. Wissen Sie, vor mir sitzt ein Chinese. Was meinen Sie, wie der sich nach einer Frühlingsrolle mit Sojasauce sehnt? Ja, Vegetarier haben überhaupt keine Chance. Nach meinem Studium, ne, da war ich längere Zeit in Deutschland. Ich sag Ihnen, da klappt alles wie am Schnürchen. Ach, drücken Sie doch mal auf A7 der Musicbox. Und was ist das? Die pessimistische Rede des allerersten Dirigenten der Symphonie. Was sie nicht sah. Wissen Sie, Typ sensibler Maestro. Er hat schon vor Jahren das Handtuch geschmissen. Och. New York ist einfach nicht der geeignete Ort für sein Konzert. Die Musiker sind hervorragend. Aber sonst klappt nichts. Ich habe in Rom, Mailand, Tokio und Bayreuth dirigiert. Aber sowas von beschissener Organisation wie hier, da habe ich nichts erlebt. Und es wird jeden Tag schlimmer. Das hat schon George Washington ganz richtig vorausgesehen. Und wenn Sie wissen wollen, was George Washington damals über die Zukunft New Yorks gesagt hat, drücken Sie bitte F18. Wollen wir? Drücken Sie ruhig F18. Ist historisch ganz interessant. Die Wasserversorgung wird pausenlos zusammenbrechen. Feuerwehr und Polizei werden Tag und Nacht beschäftigt sein. Die Wohnungsnot wird zum Himmel schreien. Die Kriminalität wird von Monat zu Monat steigen. Ganze Stadtviertel werden verelenden. Man wird neue Stadtviertel errichten und wird diese zu verdrängen. Unsinn. Ja, den Konzertsaal auch. Unsinn. Jetzt seien Sie doch nicht immer Unsinn. Ich hab's gehört, draußen im Foyer. Also wenn das so weitergeht, dann kaufen die auch noch die Freiheitsstatue und den Grand Canyon. Ich war noch nie am Grand Canyon. Nein? Ja, ich schon. Wissen Sie, meine Tochter, die war so furchtbar schlecht in Französisch. Da habe ich gesagt, wenn du deine Französisch-Tests bestehst, dann warte. Psst! Ruhe jetzt! Also, ich habe gesagt, wenn du deine Französisch-Tests bestehst, dann fahren wir zusammen zum Grand Canyon. Und was soll ich Ihnen sagen? Jetzt halten Sie doch den Mund! Glauben Sie, ich habe 6.000 Dollar Eintritt bezahlt, um Ihrem Gequassel zuzuhören? Nur 6.000 Dollar? Soll ich Ihnen verraten, was ich gezahlt habe? Man müsste einmal genau untersuchen, ob und wie die ersten musikalischen Eindrücke in einem Komponistenleben ihren Niederschlag in dessen späterem Werk gefunden haben. Bruckner lag noch in den Windeln, als er zum ersten Mal Musik hörte. Eine österreichische Blechblaskapelle. Und wenn man seine Symphonien hört, lieber Himmel, streckenweise die reinsten Blechblasorgeln. Bachs erstes Musikerlebnis war ein Orgelkonzert. Und welch herrliche Orgelmusik hat er uns geschenkt. Andererseits, auch Brahms und Böcklin haben in frühester Kindheit viel Orgel gehört. Brahms hat kein einziges Stück für Orgel komponiert. Und Böcklin ist Maler geworden. Allerdings verglich ein zeitgenössischer Kritiker Böcklins Gemälde »Die Toteninsel« mit einem brausenden Orgelakkord. Wir von der Kronenzeitung sind schon immer gerne auf den Spuren unserer Prominenz gewandelt. Heute sind wir bei Ludwig van Beethovens ehemaligem Weinhändler zu Besuch. Herr Viscochil. Viscochil, wenn's beliebt. Viscochil, bitte. Herr Viscochil, welchen Eindruck hatten Sie von Beethoven? Ja, also, er hat schon ganz gern ein Glasl getrunken, ja, wie man so sagt, der Herr Beethoven. Entschuldigung, der Herr van Beethoven natürlich. Jede Woche ist er dahergekommen mit seiner Kutsche, gell, und hat Unmengen Weißwein gekauft, also. Ja, er hat zwar immer behauptet, seine Haushälterin würde das meiste trinken. Was für Weine kaufte Beethoven? Also, ich würde sagen, so mittlere Preisklasse. Ja. Untere bis mittlere Preisklasse. Einmal, da habe ich und meine Frau, ja, wir haben ihn auf ein Picknick mitgenommen. Lecker, Herr von Beethoven. Schmeckt gut, Herr von Beethoven? Ja. Wollen Sie noch eine Salami, Herr von Beethoven? Ist eine echte ungarische. Ja. Haben Sie wieder etwas Neues komponiert? Haben Sie etwas Neues komponiert? Ja. Herr von Beethoven, wann wollen's denn heimfahren? Ja. Ich komme in New York an, werde von meiner Tante am Hafen abgeholt. Sie habe eine Überraschung für mich, sagt sie. Eine Riesenüberraschung! Heute Vormittag sei ein Platz frei geworden. Sofort habe sie ihn reservieren lassen für mich. Ich verschweige meiner Tante, dass ich mir aus klassischer Musik nichts mache und sage höflichkeitshalber zu. Wir fahren mit einem Taxi vom Hafen direkt zu dem Konzertsaal und deponieren meine Koffer beim Kartenverkauf. Das war vor 3,5 Jahren. Seitdem sitze ich neben meiner Tante im Konzert. Ich mache mir noch immer nichts aus klassischer Musik. Das Leben eines Angestellten bei der Kreissparkasse oder der Feuerversicherung ist amüsant dagegen. Warum habe ich nicht einen einfachen, anständigen Beruf ergriffen? Dann hätte ich wenigstens geregelte Freizeit und könnte Mädchen kennenlernen. Ich wäre bestimmt schon längst verheiratet und hätte ein Kind oder zwei. Aber hier gibt es keine Freizeit. Mädchen gibt es schon, nur keine Möglichkeit, sie kennenzulernen. Höchstens im Foyer. Hitze ist das hier nicht zum Aushalten. Tja. Darf ich Sie zu einem Hotdog einladen? Zu was denn sonst? Tja, stimmt schon. Sind Sie schon lange hier? 3,5 Jahre. Und gefällt's Ihnen? Ich dachte dauernd, dass ich in Belgien hätte bleiben sollen. Aber jetzt bin ich froh, dass ich nach New York gekommen bin. Wie heißen Sie? Gwendoline. Und ich heiße Gaston. Gaston. Gwendoline? Mhm. Ich finde dieses Konzert zum Kotzen. Lass uns abhauen. Irgendwo hin. Nach Mexiko, nach Indien, in die ehemalige DDR. Ganz egal. Oh, Gaston. Ich habe mein Gepäck hier beim Kartenverkauf. Lass uns ein neues Leben anfangen. Ganz ohne Musik. Nie wieder der Klang einer Querflöte oder Harfe. Unsere Kinder sollen es einmal besser haben. Oh, Gaston. Seit es Menschen gibt, gibt es Musik. Das hat sogar Darwin zugegeben. Am Anfang war der Rhythmus. Einfaches, rhythmisches Klatschen war die Keimzelle aller Musik. Dann kamen ganz einfache Melodieinstrumente hinzu, wie Wurzelgeigen mit nur einer Saite oder Knochenflöten. Auch das Knochenxylophon wurde bald erfunden. Es ist eine alte Gewohnheit, etwas zutiefst Menschliches. Manchmal müssen sich Zustimmung und Begeisterung entladen. Es ist dem Publikum einfach nicht zuzumuten, mit Beifallskundgebungen bis zum Ende des Konzerts zu warten. Durchschnittlich einmal pro Woche muss es einfach applaudieren. Während die Leute dem Konzert lauschen, während sie gelegentlich applaudieren und zur Toilette gehen, ist in New York der Teufel los. Vor allem nachts. Vorsicht! Natürlich hatten Berufs- und Amateurverbrecher schnell raus, wo die vernachlässigten Wohnungen alleinstehender, permanenter Konzertbesucher waren. Und schon bald waren diese Wohnungen bis auf den letzten Reißnagel leergeräumt. Kein Wunder in New York, der Hauptstadt des Verbrechens. Ein wahrer Sumpf. Immer mehr Bewohner wenden sich der Kriminalität zu. Der Anteil an Taschendieben in der Bevölkerung wächst ständig. An Geldfälschern, Trickbetrügern, Hehlern, Ladendieben, Bankräubern, Erpresser, Mördern, Devisenschiebern, Fassadenkletterern, Schmugglern, Triebtätern, Falschspielern, Entführern, Blaubärten, Atheisten. Wie nur konnte es so weit kommen, fragen sich die ehrlichen und rechtschaffenen New Yorker, die Gottlob noch immer die überwältigende Mehrheit der Einwohnerschaft stellen. Wie nur? Wer hat diese Stadt überhaupt gegründet? Welcher Unglücksrabe? Ein gewisser Herr Meinold, sagen die Annalen. Schnell ist sein Geburtsdatum ermittelt. Die Astrologinnen machen sich ans Werk, greifen zu Sternkarten, Zirkel und Lineal, sitzen bucklig ihre Nächte ab und rechnen. Katzen streunen durch Hinterhöfe. Wie war der Sternenhimmel damals? Noch ehe das Käuzchen zum dritten Mal kräht und Nick Carter die Haustür absperrt, haben sie es heraus. Oh, kein Wunder. Er war ein Widder. Alles darf ein Städtegründer sein, bloß kein Widder. Schon gar nicht bei dieser beschissenen Konstellation. Oh, das geht nicht gut aus. Nie und nimmer darf der eine Stadt gründen. Die Astrologinnen erheben ein derartiges Geschrei, dass halb New York aufwacht. Erst bei Sonnenaufgang beruhigen sich die keifenden Hexen. Und die aufgescheuchten New Yorker schlafen bis in die späten Vormittagsstunden hinein. Sie kommen zu spät zur Arbeit. An diesem Tag hagelt es fristlose Kündigungen. Die Väter kommen verzweifelt nach Hause, sind arbeitslos, die Mütter weinen. Ein, höchstens 2 Monate wird man noch die Miete bezahlen, die Mäuler der hungrigen Kinder stopfen können. Noch ehe der Vater aber auf krumme Gedanken kommt, hat die Mutter eine Idee. Come on, let's go west, buddy. Und dann? Da gibt es fruchtbares Land, da gibt es Gold, da gibt es zu tun. Und jeder hat eine echte Chance. Und dann? Ein einfaches Handzeichen genügt. Oder das Schnippen mit dem Verschluss einer Handtasche. Oder das kurze Lüften einer Perücke. Und die im Saal verteilten Sanitäter und Ärzte wissen, dass ihre Hilfe erbeten wird. Mit winzigen Blaulichtsignalen auf der Sanitätermütze und mit leisen, kaum störenden Sirenen eilen sie zu den Patienten. Oh, ein Arzt. Wo brennt's denn? Ich glaube, meine Nachbarin ist schlecht geworden, Herr Doktor. Na, dann wollen wir mal sehen. Ja, der Puls geht ein wenig langsam. Ach. Ja, öffnen Sie mal den Mund. Oje, oje, ab ins Krankenhaus, höchste Eisenbahn. Niemals, ich möchte keine Sekunde von dem Konzert versäumen. Sie werden Schmerzen haben. Darum wäre es besser. Dann schläfern Sie mich ein. Sehr ungern, gnädige Frau. Los, machen Sie schon. Die Frau, ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Stuart Crockett. Ja, und ich bin Miss O'Brien. Mein Vorname geht Sie nichts an. Meine Mutter hat jedenfalls noch Toscanini gekannt. Und mein Vater war auf Fort Wenglers Beerdigung. Oh, tatsächlich. Das müssen Sie mir mal erzählen. Gerne. Bei Gelegenheit. Für Alkoholiker und Kettenraucher ist dieses Konzert natürlich völlig ungeeignet. Wirbel mit Zahnrädern verwendet, die durch eine Sperrklinke den Wirbel hielten. Man muss schon ein ganz außergewöhnlicher Liebhaber klassischer Musik sein, um dieses Konzert durchzuhalten. Es gibt Leute, die vergleichen die Anwesenheit in diesem Konzert mit 3-Fuß-Aufenthalt auf der Teufelsinsel. Das ist natürlich übertrieben. Erstmal war 3-Fuß nicht freiwillig auf der Teufelsinsel. Andererseits konnte er aufstehen und rumgehen, wie es ihm beliebte. Und hinlegen konnte er sich auch. Was ist denn da los? Da stimmt doch was nicht. Gehört das etwa zur Komposition? Dann würden die Musiker wohl kaum scharenweise das Podium verlassen. Könnte doch sein. Ich habe da mal was über optisch-interdisziplinäre Integration zur Überwindung des isolierten Kunstbegriffes gelesen. So, so. Nein, die Musiker sind krank. Die haben Durchfall oder sowas. Verdorbener Krautsalat. Das ist bestimmt ein Komplott der Japaner. Wir wollen alle Musiker durch Japan. Ach, Ruhe. Bitte bewahren. In dieser Demokratie hat jeder ein. Ja, ja, der Krautsalat war vergiftet. Vielleicht streiken die auch nur das Großgemisch. Die sind doch gar nicht in deiner Schule. Natürlich sind die schon. Das ist ein Blödsinn, das gibt es gar nicht. Ich weck die wieder mit Schulterglatt. Krautsalat ist schon so lecker. Das ist so. Hilfe, meine Handtasche ist weg. Sehen Sie mal. Das ist nur der erste Baskergeld. Ja, das ist tatsächlich. Er ist schon ziemlich alt, aber er hält durch. Der Präsident! Der Präsident. Der Präsident. Der Präsident. Der Präsident. Der Präsident. Er kommt auf die Bühne. Er verleiht dem Baskergeld. Tapferkeitsorden. Aber der spielt weiter. Er lächelt, ist stolz. Aber er spielt weiter. Ein Bassgeiger der alten Schule. War früher bestimmt Boy Scout. Frau Viskocil, also Männermann, Herr Viskocil, war das Weinhändler von Beethoven Ludwig. Männermann ist vor 5 Jahren gestorben und ich muss jetzt allein sehen, wie ich zurechtkomme. Die Geschäfte der Kinder und so weiter ist nicht leicht. Also, ich habe Beethoven auch gekannt und, muss ich sagen, hat er sich von allem inspirieren lassen. Von einer Wolke, von ein Stück Kuchen, von der Kronenzeitung, von Schereschleifer, von die Durchschneiden einer Butter. Und Pyramiden und Forellen und von Schlaf und Treppenhäusern. Er war einfach großartig, dieser Beethoven. Habe ich ihn sehr gemocht. Und mein Mann hat ihn auch sehr gemocht. Gwendoline, nun entscheide dich doch endlich. Ich habe jetzt wirklich lange genug gewartet. Oh, Gaston. Wenn du dich nicht bald entscheidest, gehe ich nach Belgien zurück. Und deine Tante? Was hat denn meine Tante damit? Riesenüberraschung. Also, ich kann nicht mehr warten. Ich halte dieses Konzert nicht mehr aus. Jeden ersten Mittwoch im Monat erscheint eine Zeitung, die eigens für die Konzertbesucher erstellt wird. Sie ist im Foyer erhältlich und kostet $2. Mrs. Nancy Ferguson, Parkett 5. Reihe. Ihre Kinder und Enkel wünschen Ihnen alles Gute zum Geburtstag. Mrs. Florence Gibbs, 1. Rang links. Bitte versuchen Sie im Publikum einen Notar aufzutreiben. Ihr Mann ist gestorben und hat Ihnen ein nicht unbeträchtliches Vermögen hinterlassen. Mr. Claude Richardson, Parkett 23. Reihe. Bitte nehmen Sie Verbindung mit der Dame schräg vor Ihnen auf. 21. Reihe, Platz 8. Sie hat sich in Sie verliebt und möchte Sie heiraten. Hat sich schon öfter nach Ihnen umgedreht. Mr. Billy S. Blotting Paper, 4. Loge rechts. Sie haben vor 2 Jahren an einem Preisausschreiben teilgenommen und einen rostfreien Grill gewonnen. Wenn Sie den Preis nicht bis 15. März abgeholt haben, erlischt Ihr Anspruch. Der Grill wird dann einem Waisenhaus in New Jersey gespendet. Mr. Charles Milhouse, Parkett 11. Reihe. Eine Dame aus Finnland ist in New York aufgetaucht und behauptet, ihre Tochter zu sein. Außerdem hat ihr Partner vorige Woche ihre Firma übernommen. Es wäre nicht schlecht, wenn Sie mal Ihren Anwalt anriefen. Mrs. Jill de Bourgh, zweiter Rang rechts. Ihr Mann lässt Ihnen mitteilen, dass Sie bereits seit 2 Jahren taub sind. Er bittet Sie, zurückzukommen. Sie wohnen in Grove Street Nummer 35 im Village. Die Anfänge der Sinfonie, die hier zur Aufführung gelangt, reichen bis ins späte 18. Jahrhundert zurück. Ein entfernter Verwandter Beethovens hatte das Tongemälde in früher Jugend begonnen. Aber obgleich er steinalt, wurde nicht einmal den ersten Satz vollendet. Der Sohn des Komponisten setzte das Werk kongenial fort und dessen Sohn ebenfalls und so weiter. So ist die Sinfonie von Generation zu Generation weiter vererbt worden und bis heute in Familienbesitz geblieben. Darf man den Gerüchten Glauben schenken, hat ein später in der Nähe des Central Park wohnender Nachfahre des ersten Komponisten soeben die letzten 60.000 Takte des Finale eingereicht. Oh, fuck. Hallo? Mann, wie weit sind Sie? Es kursieren Gerüchte, Sie hätten die Partitur bereits abgeliefert. Meinen Sie, Haydn hätte es auf 104 Symphonien gebracht, wenn er pausenlos durch Anrufe bei der Arbeit unterbrochen worden wäre? Haydn hat seine Termine immer pünktlich eingehalten. Darum hat er es auf 204 104, Symphonien gebracht. 104. Ach, schleck mich. Eine Melodie ist dann gut, hat mein Lehrer immer gesagt, wenn man sie wiederhören will. Will man das wiederhören? Ich jedenfalls nicht. Schluss für heute. Im Gegensatz zum Dirigenten kann der Komponist bei der Auswahl der Seife ganz beliebig verfahren. Es ist bekannt, dass sich Telemann, Mozart und Mahler so gut wie nie gewaschen haben. Fabelhaft, einfach fabelhaft. Super, einfach super. Allein schon diese Dimensionen, das soll erst mal jemand machen. Seien Sie doch ruhig! Coca-Cola. Was ist denn jetzt los? Wohl verrückt geworden, was? Verduftet Typ. Ich würde gern mal wieder im Meer baden. Dieses Konzert ist eine chinesische Todesstrafe. Ich habe schon seit Jahren kein Buch mehr gelesen. Ja, ich würde gern ein Buch lesen, einen Spionageroman oder sowas mit Russen und Amerikanern und Staatsgeheimnissen. Genau, ein Buch. Nur über dieses blöde Programm. Ich kann es inzwischen auswendig. Ich kann es vorwärts und rückwärts aufsagen. Soll ich Ihnen das Programm F rückwärts aufsagen? Oh, nicht jetzt. Ach, wenn das Konzert zu Ende ist, gehe ich als erstes in den Zoo. Ich möchte endlich wieder andere Lebewesen als Menschen sehen. Ich möchte Schimpansen sehen, Fische.